Sie näherten sich bereits den möblierten Zimmern von Bakalejew, wo Pulcheria Alexandrowna und Dunja schon lange auf sie warteten. Im Eifer des Gesprächs blieb Rasumichin alle Augenblicke stehen, verwirrt wie er war, und schon dadurch aufgeregt, dass sie jetzt zum ersten Mal darüber klar und offen zu sprechen begonnen hatten. »Dann glaube es eben nicht«, antwortete Raskolnikow schließlich mit einem kalten und nachlässigen Spottlächeln. »Du hast, wie es deine Art ist, wieder einmal nichts gemerkt. Ich aber habe jedes Wort auf die Waagschale gelegt.« »Du bist empfindlich, darum legst du auch jedes Wort auf die Waage. In der Tat, ich gebe zu, der Ton von Porfiri war ziemlich merkwürdig. Besonders aber dieser Schuft Samjotow. Du hast recht, etwas war mit ihm. Aber warum? Warum?« »Er hat sich's über Nacht überlegt.« »Aber im Gegenteil, wenn Sie diesen hirnlosen Gedanken wirklich hätten, so würden Sie mit allen Kräften ihn zu verbergen suchen und Ihre Karten verdeckt halten, um dich später plötzlich zu fangen. Jetzt aber ist es unverschämt und unvorsichtig.« »Wenn Sie Beweise, das heißt wirkliche Beweise oder einen einigermaßen begründeten Verdacht hätten, dann würden Sie allerdings versuchen, Ihr Spiel zu verbergen, in der Hoffnung, noch mehr zu erreichen, und hätten übrigens auch längst eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Aber Sie haben keinen Beweis, keinen einzigen. Alles ist Fantasie. Alles hat zwei Seiten, Sie haben nur eine vage Idee. So versuchen Sie, durch Unverschämtheit zu verwirren. Vielleicht aber ist er auch wütend darüber, dass er keine Beweise hat, und aus Ärger lässt er sich gehen. Vielleicht aber hat er damit auch einen Zweck verfolgt. Er scheint ein kluger Kerl zu sein. Er wollte mich vielleicht erschrecken damit, dass er etwas weiß. Hier, Bruder, ist eine spezielle Psychologie im Spiel. Übrigens ist es widerlich, alles erklären zu wollen. Lass es. Und beleidigend ist es, beleidigend. Ich verstehe dich. Aber da wir schon einmal deutlich darüber reden, und es ist gut, dass wir endlich klar darüber sprechen können, das freut mich, so will ich dir jetzt offen gestehen, dass ich das lange schon bei Ihnen bemerkt habe, diesen Gedanken. Selbstverständlich in einer kaum spürbaren, in einer sozusagen schleichenden Andeutung. Warum aber? Wie können Sie es wagen? Wo liegen bei Ihnen die Gründe hierfür? Wenn du wüsstest, wie wütend ich war. Wie? Bloß weil da ein armer Student umfällt, physisch heruntergekommen durch große Armut und Hypochondrie, am Vorabend einer schrecklichen Krankheit verbunden mit Fieberwahn, der vielleicht schon lange in ihm saß, das muss man bedenken. Ein empfindlicher, ehrgeiziger Mensch, der seinen Wert kennt und der 6 Monate in einem Winkel gesessen und niemand gesehen hat. Nun in Lumpen und in Stiefeln ohne Sohlen vor allerhand Polizisten steht und unter ihren Schikanen leidet.